Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I have told you that today we're going to finish this chapter and we will. Ich habe gesagt, dass wir heute dieses Kapitel abschließen und das machen wir auch. And then let's see if we go to 2 Peter, if we go to another part of the New Testament. Danach sehen wir, ob wir zum zweiten Petrusbrief gehen oder zu einem anderen Teil des Neuen Testaments. So Peter is telling them that he is writing this letter so that he can encourage them. Petrus sagt ihnen, dass er diesen Brief schrieb, um sie zu ermutigen. But look what else he says. Schau, was er sonst noch sagt. And I personally testify that this is the true, dependable grace of God. Und ich persönlich bezeuge, dass dies die wahre, verlässliche Gnade Gottes ist. Do you know? Weißt du? Peter walking with Jesus. He didn't have much faith in the grace of God. Als Petrus mit Jesus unterwegs war, hatte er keinen großen Glauben an die Gnade Gottes. He had a lot of faith in what he could do. Er hatte viel Glauben an das, was er tun konnte. But Peter became a man that knew the grace of God is so dependable. Petrus wurde jedoch zu einem Mann, der wusste, dass die Gnade Gottes so verlässlich ist. That it's a good thing to be weak because then we can become strong. Dass es gut ist, schwach zu sein, denn dann können wir stark werden. See, the guy who thought he was dependable comes to a place in his life where he knows grace is dependable. Der Mann, der dachte, er sei verlässlich, kommt in seinem Leben an einen Punkt, an dem er weiß, dass die Gnade verlässlich ist. And then he says, stand fast in this grace. Dann sagt er, steht fest in dieser Gnade. This is a statement that all of us have to remind ourselves constantly. Das ist eine Aussage, an die wir uns alle ständig erinnern müssen. Because whether you stand fast in the grace of God or not has nothing to do with God, has to do with you. Denn ob du in der Gnade Gottes feststehst oder nicht, hat nichts mit Gott zu tun, sondern mit dir. This is written in the original Greek in the active voice. Das steht im griechischen Original in der aktiven Stimme, in der aktiven Form. Every day a Christian who wants to fulfill the purpose of God. Jeden Tag muss ein Christ, der die Absicht Gottes erfüllen will, has to remind himself that he needs to stand firm in God's grace and not in his own strength. Sich daran erinnern, dass er in Gottes Gnade feststehen muss und nicht in seiner eigenen Kraft. I personally am so convinced. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, that not a single Christian in this world is able to fulfill God's purpose. Dass kein einziger Christ auf dieser Welt in der Lage ist, Gottes Absicht zu erfüllen. Unless they learn to stand fast in God's grace. Wenn er nicht lernt, in Gottes Gnade festzustehen. Those who don't learn to stand fast in God's grace and stand fast in their own strength, abilities and gifts. Wer nicht lernt, in Gottes Gnade zu stehen, sondern in seiner eigenen Kraft, seinen Fähigkeiten und Gaben verharrt. They can only fulfill what they are able to fulfill by their gifts, by their anointings, by whatever they have. Kann nur das erfüllen, was er durch seine Gaben, seine Salbung, durch das, was er hat, zu erfüllen vermag. So let me ask you a question. Ich frage dich. Did you live by God's grace yesterday or are you standing firm in God's grace today? Hast du gestern aus Gottes Gnade gelebt oder stehst du heute fest in Gottes Gnade? When you get up tomorrow morning, are you looking at your situation and your day and get overwhelmed? Wenn du morgen früh aufstehst, schaust du dann auf deine Situation und deinen Tag und bist überfordert? Or do you look at any situation and stand fast in God's grace? Oder blickst du auf jede Situation und stehst fest in Gottes Gnade? Declaring, God, thank you, this is the day I have all of the favor of God. Und erklärst, Gott, ich danke dir. Heute ist der Tag, an dem ich die ganze Gunst Gottes habe. This is the day I'm more than a conqueror because Christ's grace is what carries me through. Heute ist der Tag, an dem ich mehr bin als ein Überwinder, denn die Gnade Christi trägt mich durch. If I would not live practically and by simple trust in God's grace, I could not do what I do. Wenn ich nicht praktisch und im einfachen Vertrauen auf Gottes Gnade leben würde, könnte ich nicht tun, was ich tue. So I'm very thankful that I've learned not to trust in my ability, my gifts, my talents. Ich bin sehr dankbar, dass ich gelernt habe, nicht auf meine Fähigkeiten, meine Gaben und meine Talente zu vertrauen. But to stand fast in his grace. Sondern in seiner Gnade festzustehen. And then he says, she who is in Babylon, who is co-elect with you, sends her greetings along with Mark, my son. Dann sagt Petrus in Vers 13, die Gemeinde in Babylon, die mit euch zusammen auserwählt ist, lässt euch grüßen zusammen mit Markus, meinem Sohn. Then again, this shows that Peter has become a true father in the faith and a very caring man. Das zeigt wiederum, dass Petrus ein echter Vater im Glauben und ein sehr fürsorglicher Mann geworden ist. We know very little really about Peter at the end of his life. Wir wissen wirklich sehr wenig über Petrus zum Ende seines Lebens. We know much more about Paul. Wir wissen viel mehr über Paulus. But if you do study the life of Peter in the Bible and in church history, aber wenn du das Leben von Petrus in der Bibel und in der Kirchengeschichte studierst, you will find out that he became such a powerfully changed person. Findest du heraus, dass ein dermaßen stark veränderter Mensch geworden war? That there was almost no similarity to the Peter who walked with Jesus and to the Peter who then ended his life for Jesus. Dass es fast keine Ähnlichkeit mehr mit dem Petrus gab, der mit Jesus ging, und diesem Petrus, der dann sein Leben für Jesus beendete. This was a fatherly, caring, kind man who walked into humility. Dieser Petrus war ein väterlicher, fürsorglicher, freundlicher Mann, der in wahrer Demut wandelte. Greet one another with a kiss of peace. Vers 14. Grüßt einander mit einem Kuss des Friedens. Well, you're allowed to apply that however you like to. Nun, du kannst das anwenden, wie immer du willst. I've traveled to countries where they believe that this has to be literally applied. Ich war in Ländern unterwegs, in denen man glaubt, dass dies wörtlich genommen werden muss. I've had some sloppy kisses from some old brothers in Christ. Ich habe schon einige Schlabberküsse von alten Brüdern in Christus bekommen. I think if Peter would write this, he would say, give everybody a good old hug. Ich denke, wenn Petrus dies heute schreiben würde, würde er sagen, umarmt euch alle ganz fest. But basically what he's saying is we should treat each other with this kindness, with this love. Aber im Grunde sagt damit, dass wir einander mit dieser Freundlichkeit, mit dieser Liebe behandeln sollen. And then he simply finishes with a statement that was a greeting that was very common among the Christians. Dann schließt einfach mit einer Aussage ab, die unter den Christen sehr verbreitet war. Peace to all who are in life union with Christ. Amen. Friede sei mit allen, die in Lebensgemeinschaft mit Christus sind. Amen. Now look. Sieh mal. A lot of people say today, grace and peace be to you in the Lord Jesus Christ. Heute sagen viele Leute, Gnade und Friede sei mit euch in dem Herrn Jesus Christus. A lot of Christians greet each other with Shalom. Viele Christen grüßen sich mit Shalom. I don't like it if it's just nothing else but a formula that we have learned to repeat. Ich mag es nicht, wenn es nichts anderes ist als eine Formel, die man gelernt hat, zu wiederholen. Because that's not it was when Peter used it, when Paul used it. Denn das war es nicht, als Petrus und Paulus es benutzten. It was a reminder of a lifestyle. Es war eine Erinnerung an einen Lebensstil. Like, guys, remember to live in Shalom permanently. So etwas wie, Leute, denkt daran, ständig in Shalom zu leben. That means you permanently live in the fullness of the finished work of the cross. Das bedeutet, dass man ständig in der Fülle des vollbrachten Werkes am Kreuz lebt. I don't know yet what we're going to continue with tomorrow, but we'll figure it out. Ich weiß noch nicht, womit wir morgen weitermachen, aber wir finden es heraus. See you tomorrow. Bis morgen.